Die Gartenlaube, Nummer 4, 1853. Blätter und Blüten. Gustav Häuptner, Wittekind. Gustav Häuptners vaterländisches Schauspiel Wittekind, vor kurzem in Leipzig erschienen, erfährt in der neuesten Lieferung der Blätter für literarische Unterhaltung eine sehr ausführliche und glänzende Besprechung, worin das schöne und reiche Talent des Dichters die vollste Anerkennung erhält. Der liebenswürdige Verfasser, bekanntlich früher Prediger, lebt jetzt als Kaufmann in Plauen, Vogtlande. Wittekind wird, wie wir hören, in Leipzig nächstens zur Aufführung kommen. New York. New York scheint für den Maler noch ein guter Markt zu sein, besonders da, wie die amerikanischen Blätter offen gestehen, die Gemälde nach der Größe und den Rahmen beurteilt werden. Die New Yorker Art Union hielt im Dezember vorigen Jahres ihre jährliche Auktion und erlöste aus ungefähr 400 Bildern $36.000. Es wurden einzelne Bilder, die kaum $50 wert waren, für $40 ausgesetzt und bis $300 bis $400 aufgetrieben. Dahin, dahin lasst uns, etc., etc. Was in Amerika ein Schneider werden kann. Vor ungefähr 20 Jahren trafen sich in New York zwei Freunde, von denen der eine eine Schneiderwerkstatt besaß. Der letztere zeigte dem anderen einen vorübergehenden, jungen, ihn grüßenden Manne mit den Worten: »Dieser war mein bester Vorschneider, will sich aber jetzt zum Narren machen und Advokat werden.« Der damals vorübergehende ehemalige Schneider ist der gegenwärtige Präsident der Vereinigten Staaten, Fillmore. Die Begleitmusik ist Robert Schumanns Violinsonate Nummer 3 aus dem Jahre 1853. Eine Nacht des Entsetzens. Selbst erlebt es. Diesen Monat werden es gerade 13 Jahre, dass ich an einem Abende, mit mir und der ganzen Welt unzufrieden, allein in meinem Zimmer saß. In Brüssel war es, wo ich den Winter zu verbringen gedachte, nachdem ich am Rhein, in Wien, in Neapel, in Genf, in Dresden und Paris eine Zeit lang gelebt hatte, ohne zu finden, was ich suchte, das Glück der Zufriedenheit. Da klopfte es an meine Tür. Schon einmal war es mir gewesen, als höre ich etwas der Art. Da ich aber keine Tritte, die Stufen heraufkommen gehört, hatte ich mir eingeredet, ich habe mich geirrt. Hastig griff ich nach meiner Lampe auf dem Tische, um sie anzuzünden. Während ich aber die Kohlen im Kamine zu einer Flamme anzublasen versuchte, wurde das Klopfen stärker wiederholt. Und so ging ich an die Tür, um im Finstern zu öffnen. »Wer da?« fragte ich, denn ich sah niemand. »Ich bin's«, antwortete eine Stimme. »Sie werden mich schwerlich erwartet haben.« »Falk«, sagte ich, denn ich erkannte die Stimme. Der Mann, der mich so unerwartet besuchte, war mir immer unangenehm gewesen. Vor einigen Monaten hatte ich mich in Verdruss von ihm getrennt und ihn seitdem nicht wiedergesehen. Besucht hatte er mich niemals, und so konnte ich mir durchaus nicht denken, was ihn jetzt zu mir führte. »Sie haben mir etwas zu sagen«, fuhr ich fort. »Machen Sie Licht, und ich werde mich erklären«, antwortete er. Ich machte Licht und setzte die Lampe auf den Tisch. Falk warf sich auf einen Stuhl und schob seinen Mantel zurück, der vom Regen durchnässt war. Er hatte sich seit der Zeit, dass ich ihn nicht gesehen, so merkwürdig verändert, dass ich ihn dem Aussehen nach gewiss nicht erkannt haben würde. Sein Gesicht war eingefallen und blass. Seine Augen lagen tief in den Höhlen. Er hatte einen großen Teil seines Haares verloren und das noch übrige war ganz kurz abgeschnitten. »Auf der Straße würden Sie mich nicht erkannt haben«, sagte er. »Wahrscheinlich nicht«, gab ich zur Antwort. Er strich mit der Hand über die Stirn, als wisse er nicht, wie er fortfahren solle. Plötzlich sagte er dann, wir schieden in Unfrieden. Allerdings denken wir nicht mehr daran. Ich habe den Mut nicht, alte Streitigkeiten wieder aufzustören. Ich bitte Sie, mich diese Nacht in Ihrer Wohnung zu behalten, da ich keinen Freund habe, den ich um diese Gefälligkeit angehen möchte, und unter Fremden mag ich sie nicht verbringen. Ich bin nicht mehr der Mann, den Sie sonst in mir kannten. Ich habe Unglück gehabt. Nicht bloß im Spiel, denn eigentlicher Spieler bin ich nie gewesen. Alles ging, wie es nicht gehen sollte. Ich bin gebrochen und habe nichts mehr, kein Geld, keinen Mut. Sonst käme ich nicht zu Ihnen, um Sie um ein Obdach in dieser rauen Nacht zu bitten. Helene, Sie kannten Helenen? Ihre Frau? Ja, Sie können sie so nennen. Nie hat ein Mann ein Weib zärtlicher geliebt, zuvorkommender behandelt, solange er Mittel besaß. Er schwieg und legte dann die Hand wieder auf die Stirn, als hätte er vergessen, was er habe sagen wollen. So saß er mehrere Minuten lang da und blickte vor sich hin. »Sie sprachen von Ihrer Frau«, sagte ich. »Ja, aber schweigen wir von ihr. Wenn man in jeder Stunde, in jeder Minute, bei Tag und Nacht an etwas denkt, spricht man natürlich auch davon und vergisst, dass andere Leute nicht gleiches Interesse daran haben. Sie scheinen in Not zu sein«, sagte ich so freundlich als möglich. »Ja«, antwortete er, »es stand verzweifelt schlimm, ehe das letzte Unglück hereinbrach. Die Leute werden sagen, ich sei selbst schuld daran. Vielleicht ist es so, aber das Leben zeigte sich mir nie so wie jetzt. Der Zufall brachte mich auf den unrechten Weg. Ehe ich den Unterschied zwischen Recht und Unrecht kannte, und mancherlei trieb mich auf demselben Wege weiter. Alte Gewohnheiten legen sich schwer ab. Könnte ich das Leben noch einmal von vorne anfangen, würde ich es in anderer Weise tun. Die Erfahrung kommt fast immer zu spät, als dass man sie nutzen konnte. Und doch hat man kein Mitleid mit Verirrungen. Ob es gleich oftmals gar schwer ist, das Rechte zu finden, besonders für einen jungen Mann, der in die Welt hineinlebt, bis er geworden, was die Welt eine Taugenichts nennt. Er sprach in einem Tone, dass ich ihn bemitleiden musste. Offenbar litt er unter einem Unglücke, das ihn erst vor kurzem betroffen hatte. Ich machte mir sogar Vorwürfe darüber, dass ich erst Abneigung gegen ihn gehabt hatte und dachte mir, wie wenige Menschen vielleicht einander hassen würden, wenn aller Herzen sichtbar wären. »Meine Kraft ist zu Ende«, fuhr er fort. »Was mich quält, ist nicht von heute oder gestern. Ich habe äußerlich sorglos mich gezeigt, obgleich ich Dinge im Herzen trug, die jeden anderen um den Verstand gebracht haben würden. Länger aber halte ich es nicht aus. Ich bin hin und her gehetzt worden, wie ein entlaufener Sklave, und fand auf keiner Seite einen Ausweg. Ich will mich nicht mehr hetzen lassen«, sagte er hinzu und stand rasch auf. »Nun, denken Sie nicht mehr daran«, fiel ich ein. »Wir wollen das Feuer wieder anmachen und es uns in der stürmischen Nacht hier wohl sein lassen.« Ich legte Holz auf, blies die Kohlen an, setzte mich und bat Falk, sich auch einen Stuhl an das Feuer zu rücken. »Ich bin so nass und kalt wie eine Hundenase«, sagte er und hielt die Hände vor die lustig aufflackernde Flamme. »Sie waren auf dem Lande«, bemerkte ich, da ich sah, dass seine Stiefeln sehr beschmutzt waren. »Ich bin heute 10 Stunden weit gegangen und der trübe Himmel lastete auf mir, als läge ich lebendig in einem bleiernen Sarge begraben. Nachmittags kam ich an und bin seitdem zwecklos in den schmutzigen Straßen umhergelaufen. Ich glaubte, ein paar Freunde hier zu haben. Es war ein Irrtum und ich trage die Schuld. Habe ich mir doch meine Bekannten selbst ausgewählt und ich hätte wissen sollen, wie sie gegen mich sein würden, wenn eine Zeit wie die jetzige gekommen. Von einem nur erwartete ich mehr«, fuhr er fort und erblickte stumm in das Feuer. »Aber nach dem Benehmen Helenens darf ich nirgends Treue und Redlichkeit in der Welt erwarten. Auch lebte der Freund nicht jahrelang unter meinem Dache wie sie und schwur mir nicht täglich Liebe zu. Mag sie im Hospital sterben.« Mehrmals versuchte ich es, unserem Gespräche eine andere Richtung zu geben. Er kam immer wieder auf denselben Gegenstand zurück. Endlich ließ ich ihn reden, ohne ihn zu unterbrechen. Nach einiger Zeit schien sein Zorn verraucht zu sein und er versank in düsteres Hinbrüten. »Ich bin selbst kein reicher Mann, Falk«, sagte ich und zog die Börse. »Nein, nein«, fiel er ein und machte mit der Hand eine abwehrende Bewegung. »Geld brauche ich nicht. Geben Sie mir ein Obdach für diese Nacht, und ich werde Sie in keiner Weise wieder belästigen.« Ich hätte ihn gern gefragt, was ihn eigentlich so betrübe, um ihm womöglich raten oder helfen zu können. Aber sein offenbar sehr gereiztes Wesen schreckte mich ab. So nahm ich mir denn vor, bis zu einer günstigen Gelegenheit zu warten. Ich beobachtete ihn, wie er so dasaß, der Lampe den Rücken zugekehrt. In seinem Gesicht spiegelten sich unverkennbar die Gedanken, die durch seine Seele zogen. Sie waren finster und unheimlich, so dass ich mich in der Nähe dieses Mannes allmählich sehr unbehaglich fühlte. Ich dachte an die Art, wie wir das letzte Mal geschieden, an die Worte, die wir damals gewechselt. Ich hatte an einem öffentlichen Orte laut Drohungen gegen ihn ausgesprochen. Viel hätte ich darum gegeben, wenn ich ihn hinwegzubringen vermocht. Aber es war schon sehr spät und der Regen schlug noch immer klatschend an die Fenster. »Wollen Sie etwas essen, Falk?« fragte ich nach einer langen Pause, um nur der unheimlichen Stille ein Ende zu machen. »Wenn Sie ein Glas Schiedammer haben«, antwortete er, »oder etwas, irgendetwas, das die Lebensgeister anregt.« »Eine Flasche Wein«, fragte ich und stand auf, um sie zu holen. Mein Gast nickte und ich stellte die Flasche vor ihn. Er schenkte sich ein Glas voll und trank es auf einen Zug aus. »Wollen Sie mit mir trinken?«, fragte er. »Schenken Sie noch einmal ein. Es wird wohl das Beste sein, Ihrem Rate zu folgen und über die Sache gar nicht mehr nachzudenken. Spielen Sie mir eine lustige Melodie aus dem Barbier, aus Figaros Hochzeit vor.« »Aber nein«, unterbrach er sich. »Musik stimmt mich wehmütig, wie lustig sie auch klingen mag. Haben Sie Würfel?« »Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zu spielen.« »Ich auch. Sie können keine triftigeren Gründe haben, den Würfelbecher zu hassen als ich. Spielen wir um Steine, um gar nichts. nur dass eine Stunde schneller vergeht. Ich suchte und fand Würfel. Wir setzten uns einander gegenüber am Tische mitten im Zimmer und fingen an zu spielen. »Hatte ein Spieler jemals solches Glück?« sagte er nach einigen Würfen. »Damit hätte ich schon eine große Summe gewonnen haben können.« »Seltsam. In Homburg kannte ich einen Russen, der jedes Mal gewann, wenn er um nichts spielte, und jedes Mal verlor, wann er auch nur einen Kreuzer setzte. Da! Sehen Sie, schon wieder!« »Meinen Sie, dass ich anderswo auch Glück haben würde?« »Jeder Wurf hängt von zahllosen Kleinigkeiten ab, zum Beispiel von der Haltung des Armes, von dem mehr oder minder öfteren Schütteln, von der Kraft des Wurfes, von der Glätte der Würfelecken, von dem Winkel, in dem sie auf den Tisch fallen. Die einfachste Wirkung liegt an einer Kette von Ursachen, die in alle Ewigkeit zurückläuft. Die leiseste Störung in irgendeinem Gliede derselben muss auch eine andere Wirkung herbeiführen.« »Sie haben recht«, antwortete er. »Noch ein Glas und noch ein paar Würfel.« »Es langweilt mich.« »Auch gut. So spiele ich gegen mich selbst. Sehen Sie, das Glück bleibt dasselbe. Und wie manche Nacht habe ich geworfen, ohne das Glück bannen zu können. Ich könnte mir den Kopf an der Wand einrennen.« Dabei warf er die Würfel ungestüm hin, ging auf und ab und sprach halblaut. Dann trat er nochmals an den Tisch und versuchte die Würfel von neuem. Ich saß in einem Lehnstuhl am Kamine, sah ihm zu und wurde allmählich schläferig. Ich sträubte mich allerdings eine Zeit lang gegen den Schlaf, aber der Wein, den ich getrunken hatte, tat das Seinige auch, und so schlossen sich meine Augen. Zwar zog ich sie mehrmals mit Anstrengung wieder auf, endlich aber schlief ich ein. Ich hatte mich an die Ereignisse jener Nacht so oft erinnert, dass kein Umstand, kein Gedanke, der mich damals beschäftigte, nach 13 Jahren aus meinem Gedächtnis entschwunden ist. Ich weiß noch genau, was ich träumte, als ich nach mehreren Stunden fröstelnd erwachte. Es war dunkel und kalt in dem Zimmer. Die Lampe war ausgegangen. Gleichwohl sah ich in dem matten Lichte, das durch das Fenster hereinfiel, das Gesicht meines Gastes, der mich von der anderen Seite des Tisches her anstierte. Seine Arme lagen auf dem Tische und sein Kinn ruhte auf denselben. Seine Augen befanden sich fast in gleicher Linie mit den meinigen. Ich kam da, ich weiß selbst nicht wie, auf den Gedanken, er habe mich überfallen wollen, und sei, als er mich eben genauer beobachtet, plötzlich zurückgehalten worden, weil ich die Augen aufgeschlagen. Ich sprang auf und sagte: »Was? Sie sitzen schlaflos ohne Licht und Feuer da.« Er antwortete nicht. »Brüten Sie wieder über Ihrem Ungemach«, fuhr ich in einem gezwungen spöttischen Tone fort. Er verharrte im Schweigen und machte auch nicht die geringste Bewegung. Ich bückte mich und schürte die Asche im Kamin auf. Es war kein Funke Feuer mehr darin. Dann nahm ich die Lampe und versuchte, sie anzuzünden. Alles Öl war darin aufgezehrt. Ich rief meinen Gesellschafter bei seinem Namen, vergebens. Unentschlossen stand ich da und scheute mich, ihm näher zu treten. Wenn ihn der Schlag gerührt hätte, dachte ich dann, oder? Und ein Schauer rieselte durch meine Glieder. Wenn er sich selbst umgebracht hätte. Ich wollte Lärm im Hause machen und hatte bereits die Türklinke in der Hand. Aber ich ließ sie schnell wieder los, denn mir fiel ein, man könnte wohl mich für den Mörder halten. Ich wusste ja, wie sinnreich die kleinsten Anzeichen oft gegen den Angeklagten benutzt werden, und dachte mit Entsetzen wieder daran, dass ich dem Manne an einem öffentlichen Orte vor vielen Personen, die sich der Sache gewiss noch erinnerten, mit meiner Rache gedroht hatte. Ich trat wieder an den Tisch. Es war nun gerade hell genug, um in der Nähe einen Gegenstand deutlich erkennen zu können. Und als ich vom Fenster her zu dem Manne kam, erblickte ich die Bestätigung meiner Mutmaßung. Er hatte sich die Kehle durchgeschnitten. Seine Arme waren auf den Tisch, sein Gesicht auf die Arme gesunken, wie ich ihn gleich im Anfange gesehen. Mein Rasiermesser-Etui stand geöffnet auf dem Tische, und eines der Messer hatte er noch in der Hand. Gesicht und Hände waren bereits kalt, vom Puls nichts mehr zu fühlen. In dieser schrecklichen Lage stellte sich mir die Gefahr, die mich bedrohte, so lebhaft vor, dass ich fast gelähmt wurde. Mein früherer Streit mit ihm, der Umstand, dass das Messer mein Eigentum war und die Wunde von der Art, wie man sie selten an denen findet, die selbst Hand an sich gelegt, mussten schwer gegen mich zeugen. Und wie viele Mordtaten sind durch geringfügigere Ursachen veranlasst worden. So dachte ich, als ich neben dem Toten stand, und unbewusst hatte ich ein neues Zeichen der Schuld hinzugefügt, das mehr noch zu fürchten war als alle früheren. Ich war in meiner Aufregung nicht darauf bedacht gewesen, mit dem Blute nicht in Berührung zu kommen, und bemerkte nun, dass meine Ärmelaufschläge feucht von Blut waren. Jetzt Lärm zu machen und in meiner Aufregung die Wahrheit meiner seltsamen Geschichte zu behaupten, schien mir sicheres Verderben bringen zu müssen. Nur in der Flucht sei Heil zu finden, flüsterte die Furcht mir zu. Welche Zeit es war, wusste ich nicht. Die Dämmerung konnte den nahenden Tag verkünden oder auch das Licht des Mondes hinter Wolken. Ich beschloss also, das Notwendigste zusammenzunehmen, fortzugehen, meine Tür zuzuschließen und den Versuch zu machen, zunächst an die Grenze und dann womöglich nach England zu kommen, um das Weitere abzuwarten. Als ich noch halbschwankend dastand, war es mir, als zeige sich plötzlich ein Schatten am Fenster. Ich drehte mich sofort um und sah mit Entsetzen, dass von draußen jemand hereinblicke. Täuschen konnte ich mich nicht. Der Unbekannte am Fenster stand eine Zeit lang still. Dann trat er bald an die, bald an jene Seite, als wolle er sich überzeugen, was ich hinter mir zu verbergen suche. Aber trotz meiner Angst bewegte ich mich jedes Mal nach derselben Seite hin, so dass ich immer so vor dem Toten stand, dass er von außen nicht gesehen werden konnte. Anfangs glaubte ich, es wäre mein Nachbar gewesen, ein Maler. Aber die Figur kam mir größer vor. Jedenfalls hatte etwas in meinem Zimmer die Aufmerksamkeit des Unbekannten erregt. Vielleicht hatte er schon früher hereingesehen, wohl gar bemerkt, wie ich mit dem Messer in der Hand mich über den Dasitzenden gebückt. Die Figur stand wiederum still, eben horchte sie offenbar, und endlich hörte ich deutlich mit den Nägeln an die Scheibe pochen. Die schwache Hoffnung, dass ich in dem dunklen Zimmer nicht gesehen worden sei, veranlasste mich, still zu bleiben. Das Pochen wurde wiederholt. Bald aber sah ich, dass die Figur verschwand und auf den Stufen hinabging, die vor dem Hause, in dem ich wohnte, hinunterführten. Ging der Mann fort, um Anzeige zu machen, mich verhaften zu lassen? Ich trat an das Fenster und sah hinaus, ohne irgendjemand zu erblicken. Dann zog ich den Laden zu, kleidete mich etwas anders an, steckte Geld zu mir, nahm einen Stock und ging hinaus, schloss meine Tür zu und schlich mich in dem Flur hin. Die Haustür konnte ich leicht öffnen. Ich tat es so geräuschlos als möglich, schloss sie wieder zu und eilte davon. Es schlug eben 3 Uhr. Am Tor fragte mich ein Mann, wohin ich denn gehe. Ich sagte, ich sei ein Arzt und gehe zu einem Kranken, zu dem ich eben gerufen worden. Ich durfte ungehindert weiterwandern. Die ganze Nacht lief ich, als würde ich schon verfolgt. Früh kehrte ich in einem kleinen Dorfe ein. Von da an vermied ich die Straße und ging ängstlich auf Feldwegen hin, denn ich wusste recht wohl, dass ich meine Lage durch die Flucht um vieles verschlimmert hatte. Was konnte ich sagen, wenn ich angehalten wurde, nachdem zu allen übrigen Anzeichen der Schuld die noch gekommen war, dass ich in der Nacht aus meiner Wohnung entflohen war, alles, was mir gehörte, im Stich gelassen, im Tore eine falsche Angabe gemacht hatte und nun zu Fuße der Grenze zueilte. Es half nichts, dass ich es bereute, nicht sogleich die Wahrheit angegeben und meiner Unschuld vertraut zu haben. Ich hatte so viel Zeit auf Nebenwegen verloren, dass ich erst am 3. Tage über die Grenze kam. Am 4. erreichte ich Arras, wo ich von meiner Müdigkeit etwas auszuruhen beschloss, hauptsächlich aber Zeitungen suchen wollte, um nachzusehen, ob über den Mord und meine Flucht bereits darin etwas erwähnt sei. Es war dunkel und ich hielt mich in enge Gassen, bis ich ein kleines Wirtshaus traf. In dieses trat ich und ließ mir etwas zu essen geben. Meinen Platz nahm ich in einer Ecke allein und fragte dann schüchtern nach einer Zeitung. Man brachte mir die Gazette du Nord. Zitternd las ich darin bald die Überschrift: Geheimnisvolle Flucht und ein Todesfall. Und da hieß es: Am vergangenen Freitag klopft der Hausmann Claires in dem Hause Nummer 6, Straße so und so, Brüssel, an die Tür des Herrn W., welcher da im 1. Geschoss wohnte, und wunderte sich, dass derselbe noch nicht aufgestanden, da doch bereits Mittag vorüber war. Da er auch nach mehreren Stunden nichts von ihm vernahm, wurde er besorgt und öffnete die Tür mit dem Hauptschlüssel. Bei dem Eintreten bot sich ihm ein grauenhafter Anblick dar. Auf einem Stuhle an dem Tische saß ein toter Unbekannter, über und über von Blut aus einer tiefen Halswunde bedeckt. Auf dem Tische lag ein mit Blut beflecktes Rasiermesser. Der Tote war ein gewisser Falk, wie sich bald ergab. Sonst fand sich nichts Bemerkenswertes. Anzeigen von einem Kampfe zeigten sich nicht, da aber der Bewohner des Zimmers verschwunden war, fiel Verdacht auf ihn. Der Hausmann erinnerte sich, dass der Fremde am Abend vorher nach Herrn W. gefragt. Herr van der Meere, ein Maler, der dem Hause gegenüber wohnte und ein Freund W.'s gewesen, sagte aus, Er habe in jener Nacht bis nach Mitternacht Licht in dem Zimmer Ws gesehen. Und da er wegen seiner kranken Tochter in die Apotheke habe gehen müssen, an das Fenster des Freundes geklopft, aber keine Antwort erhalten. Dies sei 2:30 Uhr früh gewesen. Seitdem hat sich ergeben, dass kein Mord vorliegt, da der Verstorbene am Tage vorher an einen Bekannten in Brüssel geschrieben und ihm gemeldet, dass er in der nächsten Nacht sich das Leben nehmen wolle. Verlust am Spieltische und die Furcht vor Verhaftung wegen einer Betrügerei sollen ihn zu diesem verzweifelten Schritte betrieben haben. Das Verschwinden Ws ist noch ein Geheimnis. Gott sei Dank, es blieb nicht lange ein Geheimnis, denn es war mir eine Zentnerlast vom Herzen genommen. Ich kehrte nach Brüssel zurück und machte Anzeige von dem Geschehenen. Niemals aber aß, trank und schlief ich wieder in jenem grauenhaften Zimmer. Und nach 8 Tagen bereits verließ ich auch Brüssel, das ich um keinen Preis wiedersehen mag. Aus der Menschenheimat. Briefe des Schulmeisters Emeritus Johannes Frisch an seinen ehemaligen Schüler. 4. Brief. Die Vulkane. Es ist eine schöne Sache, um eine treffende Vergleichung, wobei man gleich das Wesen des verglichenen Dinges handgreiflich vor Augen hat. Ich kenne keine treffendere Vergleichung, als in dem der große Naturforscher Alexander von Humboldt die Vulkane Sicherheitsventile der Erde nennt. Du weißt doch, was ein Sicherheitsventil ist. Sonst freilich geht dir das Treffende dieser vergleichenden Benennung verloren. Ein Sicherheitsventil ist eine Klappe in der äußeren Wand der Dampfkessel unserer Dampfmaschinen, welche durch einen äußerlich angebrachten Federdruck für gewöhnlich dicht geschlossen ist. Sobald aber im Innern des Kessels durch Überheizung der Dampf sehr hoch gespannt ist, sodass ein Springen des Dampfkessels zu befürchten wäre, so äußert sich die ungewöhnliche Kraft des Dampfes dadurch, dass sie die Klappe des Sicherheitsventils hebt und so dem Übermaß des Dampfes einen Ausweg öffnet, aus welchem dann der Dampf so lange sausend entweicht, bis der gefährliche Überschuss fort ist. Ehe Sicherheitsventile an den Dampfkesseln angebracht waren, war es viel schwerer, das richtige Maß mit der Heizung zu halten. Leicht war einmal einer überheizt, und dann sprangen sie oft, was viele Menschenleben gekostet hat. Nicht wahr? Du fühlst nun das Treffende in der Humboldtschen Vergleichung. Wenn es keine Vulkane gäbe, also das Zentralfeuer im Innern unserer Erde überall dicht und ohne eine einzige Öffnung umschlossen wäre, so würde unsere Erde vielleicht einmal zerspringen, wie ein Dampfkessel. Aber die Vulkane schützen uns davor. Wenn aus Gründen, die uns ganz unbekannt sind, eine mehr als gewöhnliche innere Glut der Erde sich Luft machen will, so sind dafür eine Menge stets offener Auswege vorhanden. Die Vulkane. Solche Sicherheitsventile hat die Erde gegenwärtig noch 163 und in früheren Jahrtausenden ist die Zahl derselben noch viel bedeutender gewesen. Denn ich habe dir schon in meinem vorigen Briefe gesagt, dass es eine große Menge, wenigstens vorläufig, die meisten aber nicht für immer, erloschener Vulkane gibt. Ehe ich dir heute noch einiges über die Vulkane erzähle, sage ich dir etwas zu meinem heutigen Bild, denn nach dem wirst du doch wahrscheinlich zuerst sehen. Es ist eine treue Abbildung von dem Krater des Vulkans Kilauea auf der Insel Hawaii, welche die höchste der Sandwich-Inseln im großen Ozean ist. Der Krater dieses Vulkans liegt 3630 Fuß über der Meeresfläche auf dem nordöstlichen Abhange des mit ewigem Schnee bedeckten 14.900 Fuß hohen Mauna Roa, der also höher als der Mont Blanc, der höchste Berg Europas ist. Wir übersehen einen großen Teil des Abhanges, der sich von uns ab nach dem Meeresspiegel etwas senkt. Jedoch nicht so sehr, dass wir das 3630 Fuß tiefer liegende Meer sehen könnten. Soweit das Auge auf dem Bilde reicht, sehen wir die Bergebene zerrissen und von tiefen Schluchten durchzogen. Wahrscheinlich ist das meiste an den sichtbaren Felsmassen Basalt, Lava, Bimsstein, Schwefel und anderes Gestein, welches meist heißflüssig aus dem Erdinnern auf diese Höhe emporgequollen ist. In der Mitte des Bildes sehen wir den eigentlichen Krater. Es ist ein furchtbarer, in die Länge gezogener Schlund, welcher bis etwa 100 Fuß unter seinem Rande mit flüssiger Lava angefüllt ist. Leicht gekräuselte Säulen von gelb-weißen Schwefeldämpfen steigen aus der Fläche des drohenden Lavameeres hervor und eine Wolkenschicht von Dampf und Rauch schwebt über diesem Orte der fürchterlichen Naturgewalt. Jetzt liegt er ruhig, und nicht weit vor dem unheildrohenden Rande wachsen Farrenkräuter und kleine Sträucher. Im nächsten Augenblicke kann aus der trügerischen Ruhe der glühende Lavaspiegel aufschäumen, über den Rand steigen und in zerstörendem Flusse an den Seiten des Berges hinabschießen. Aus den Schlünden, welche nahe dem Krater sind, steigen Schwefeldämpfe, aus den entfernteren Wasserdämpfe hervor. Jene bekleiden den Boden mit den schönsten Kristallen gediegenen Schwefels. Diese entlocken ihn in der Nähe des Verderbens üppigem Pflanzenwuchs. Also ist der Schlund der Vulkane nicht immer ein Bild des Todes in der Zerstörung. Namentlich sind die inneren Wände der Krater oft mit den prächtigsten Farben geziert, vom lebhaften Schwefelgelb bis zum brennenden Zinnoberrot finden sich in den reinsten Tönen alle Schattierungen. Ich sagte dir vorhin, dass man 163 noch tätige Vulkane kennt. Diese sind sehr ungleich auf der Erde verteilt. Das ungeheure Afrika hat fast gar keine. Auch das eigentliche Festland Asiens ist sehr arm an Vulkanen. Dagegen sind beide mit sehr zahlreichen Vulkaninseln umgeben. Vielleicht sind beide Erdteile einstmals als große Schollen von der ersten Erstarrungsrinde der Erde durch einen um sie herumgehenden Spalt losgerissen und durch furchtbare vulkanische Ausbrüche über das Urmeer, was einstmals die Erde umfloss, als Festländer emporgehoben worden. Und vielleicht bezeichnen die um dieselben heute noch herumliegenden Inselvulkane jene Spalten in der Erstarrungsrinde der Erde. Sieh, Freund, das klingt dir vielleicht wie eine sehr kühne Vermutung und scheint dir vielleicht sogar etwas naseweis und aberwitzig. Aber das Studium der Vulkane und ihrer Wirkungen hat den Naturforschern schon die wichtigsten Aufschlüsse über die Entstehung und Umbildung unserer Erde gegeben und hat uns auf Zeiten einen Blick geöffnet, die Millionen von Jahren hinter uns liegen. Doch ich will dich nun noch mit den Vulkanen unseres kleinen Europa etwas bekannt machen. Der bedeutendste unter den europäischen Vulkanen, der Ätna auf der Ostküste von Sizilien, hat, wie du weißt, eben jetzt einen viele Wochen andauernden Ausbruch gehabt. Seine Höhe beträgt 10.200 Fuß. Davon kommen 9.100 Fuß auf den sogenannten Erhebungskegel und 1.100 Fuß auf den Eruptionskegel. Es wird nicht schwer sein, dir diese beiden Bemerkungen deutlich zu machen, und dann wirst du überhaupt das Wesen und die Gestalt der Vulkane erst recht begreifen. Wenn ein Vulkan seinen allerersten Ausbruch macht oder wenn er eben erst entsteht, so findet er doch dazu nicht schon ein Loch in der Erdrinde vorhanden, aus dem er nur seine Lava hervorzutreiben brauchte, sondern der Punkt, wo sich eben jetzt ein Vulkan bilden will, ist bis zu diesem Augenblicke mit den Felsenschichten der Erde bedeckt. Die müssen zuerst durchbrochen und emporgehoben werden. Dadurch entsteht natürlich eine Erhebung auf der früher hier vielleicht eben gewesenen Erdoberfläche. Diese besteht noch nicht aus vulkanischen, das heißt aus dem Erdinnern heraufgekommenen Massen, sondern aus den obersten Schichten der Erdrinde. Diese Erhebung nun nennt man den Erhebungskegel, weil sie oft deutlich kegelförmig ist. Du darfst dabei aber nicht an einen Kegel aus der Kegelbahn denken, sondern etwa an einen Zuckerhut, der die mathematische Gestalt, die man Kegel nennt, hat. Nun, erst nachdem zugleich mit diesem Erhebungskegel ein Kanal durch die ganze Erdrinde gemacht worden ist, strömt die vulkanische Masse auf diesem Kanale herauf und natürlich auch durch den Erhebungskegel und bildet auf diesem den sogenannten Eruptionskegel, das heißt einen Kegelberg aus vulkanischen oder Eruptionsmassen. Ist wie bei dem Ätna der Erhebungskegel aber flach und eben, so steht der Eruptionskegel auf ihm als ein Berg auf dem anderen, ein kleineren Kegelberg auf der abgeflachten Kuppe eines größeren. Eine solche Gestalt hat auch der Ätna. Die ausströmende Lava fließt nun natürlich zunächst an den meist ebenen Wänden des Eruptionskegels herab und sucht sich nachher in den Schluchten und Tälern an den Seiten des Erhebungskegels ihre weitere Bahn. Am Ätna liegen hier die fruchtbarsten Gefilde und eine Menge kleiner Orte, von denen der Lavastrom diesmal zum Glück keinen bedeutend berührt hat. Da sich der Ätna wie jeder Vulkan seinem Eruptionskegel selbst aufgeworfen hat, genau wie sich der Maulwurf seinen Haufen aufwirft, so verändert jeder bedeutende Ausbruch dessen Gestalt etwas, namentlich an der Spitze. Und oft bricht sich eine Eruption auch an der Seite des Eruptionskegels einen ganz neuen Ausgang. Ein berühmter Naturforscher, Spallanzani, hat dem Ätna in seinen höllischen Schlund gesehen. Er erzählt, dass er im trichterförmigen Kraterboden des Ätna einen etwa 30 Schritt weiten Schlund sah, in welchem die glühenden Lava beständig auf- und niederwallte. Nördlich von Sizilien liegen die Liparischen Inseln. Die nördlichste davon, Stromboli, hat einen 2770 Fuß hohen, fortwährend dampfenden und Lava ergießenden Berg gleichen Namens. Ein anderer Naturforscher, Fr. Hoffmann, wagte sich 1831 in die gefährliche Nähe seines Schlundes und beschreibt ihn ungefähr folgendermaßen. Der über 200 Fuß weite Hauptschlund des Kraters hauchte nur Dämpfe aus. In einem zehnmal kleineren Nebenschlunde aber stieg die Lava in regelmäßigem Spiel fortwährend auf und ab. Hellglänzend wie geschmolzenes Roheisen schwoll sie ruckweise unter einem puffenden Geräusch aus der Tiefe heraus, wobei stets eine dicke weiße Dampfwolke entwich, welche rotglühende Lavaklumpen ausschleuderte, worauf die Lava wieder etwas zurücksank. Zwischen dieses unbedeutende Auffallen, gewissermaßen ein Tändeln des furchtbaren Berggeistes, fiel in größeren Zeitabständen eine heftigere Explosion, wobei die Kraterränder erzitterten, große Dampfmassen unter polterndem Getöse hervorbrachen und tausende von glühender Lavaklumpen, zum Teil über 1000 Fuß, in die Höhe geschleudert wurden. Von den übrigen, sämtlich ebenfalls vulkanischen, liparischen Inseln hat nur Vulcano einen noch tätigen, aber Aasdampf aushauchenden Vulkan. Der Vesuv bei Neapel ist der bekannteste der europäischen Vulkane. Du weißt, dass er 79 nach Christus die beiden Städte Herculanum und Pompeji unter seiner Asche begrub. Westlich von Neapel liegen die phlegräischen Felder, wo sich auf einem Flächenraum von 3 Quadratmeilen 27 alte Krater finden, von denen allein die Solfatara noch gegenwärtig heiße Dämpfe aushaucht. Hier wurde 1538 in bloß 24 Stunden der 428 Fuß hohe Monte Nuovo von der vulkanischen Gewalt des Bodens aufgetürmt. Außer diesen wenigen noch tätigen Vulkanen besitzt Europa noch sehr viele Erloschene, wenn es nicht über kurz oder lang dem einen oder anderen wieder einmal einfällt, von Neuem zu toben. Das wäre dann zu erwarten, wenn einer der noch Tätigen einmal plötzlich aufhörte. Denn man hat bemerkt, dass ein erloschener Vulkan von Neuem ausbricht, wenn ein bisher Tätiger seinen Schlund verschließt. Lässt das nicht mit Grund auf einen unterirdischen Zusammenhang der Vulkane schließen? Drei Übel des menschlichen Mundes von Karl Ernst Bock. Wie quälend sind doch Zahnschmerzen! Wie garstig sieht es in einem Munde voll schwarzer Zähne oder Zahnlücken! Wie abstoßend ist ein übelriechender Atem! Wer stimmte wohl in diesen Ausspruch nicht mit ein? Wer gab sich aber von euch Lesern wohl Mühe, diesen drei das Gefühl, den Gesichts- und Geruchssinn tief verletzenden Übeln bei sich oder den Seinigen vernünftig entgegenzutreten. Und doch ist dies so leicht möglich, wenn man sich nur über das, was im Munde vorgeht, unterrichten lässt. Leider fühlen aber die wenigsten Menschen ein Bedürfnis, über die Erscheinungen in der Natur und über sich selbst solche Aufklärungen zu erhalten, die für ihr körperliches und geistiges Wohl von Nutzen sein können. wenn sie nur das in den Schulen lernen, was ihnen Geld zum bequemen Leben, zum guten Essen und Trinken, bayerischen Biere und Austern, zum Lombre in der Harmonie, zum Schafskopfe und Politisieren auf der Bierbank, zu Titeln und Orden und dergleichen schafft. Gegen Krankheiten sind ja die Apotheken mit ihren Pulvern und Tinkturen sowie Ärzte da. Und helfen die nicht? Nun, so werden schon Bäder oder Kaltwasserheilanstalten, Magnetiseure oder Somnambülen, Schäfer oder Hufschmiede, Lebensessenzen und andere Geheimmittel den Rest von Gesundheit ruinieren. O ihr leichtgläubigen Toren, werft doch nur einige verständige Blicke in die Natur und lasst euch nicht so auf Unkosten eurer Gesundheit und eures Geldbeutels von Quacksalbern an der Nase herumführen. Doch zur Sache, denn euren unvernünftigen Glauben an übernatürliche Kräfte nimmt man euch doch nicht. In dem gesunden Munde eines erwachsenen Menschen stehen 32 weiße, glänzende Zähne, in jedem Kiefer 16 Stück, von denen die vordersten Schneidezähne, 8 Stück, die seitlichen Eckzähne, 4 Stück und die hintersten Mahl- oder Backzähne, 20 heißen. Jeder Zahn hat eine Krone und diese sieht man frei im Munde von einer Email- oder glasähnlichen Masse überzogen hervorstehen. Vom Zahnfleische umgeben befindet sich darunter der Hals und in dem Kiefer steckt die Wurzel des Zahnes, wie der Nagel in der Wand. Die Zähne sollen deshalb auch wie dieser nicht ausgebrochen, sondern ausgezogen werden. An der Wurzel öffnet sich ein Kanälchen, welches in eine Höhle im Innern des Zahnes führt und durch welches Blutgefäße und Nerven in den Zahn hineintreten. Die Blutgefäße ernähren den Zahn. Die Nerven, welche von allen Zähnen her im Kopfe, Gehirn zusammenkommen, geben ihm seine Empfindlichkeit. Diese 32 sogenannten bleibenden Zähne sind nun aber nicht etwa dieselben, mit welchen wir in unserer Jugend vom 2. bis 7. Jahre kauten, denn diese, Milchzähne genannt und nur 20 an der Zahl, weil noch 12 Backzähne, die 3 hintersten auf jeder Seite, oben und unten, fehlen, fallen vom 7. Lebensjahre allmählich aus und werden von den bleibenden Zähnen ersetzt. Nur manchmal bleiben einige dieser Milchzähne stehen, trotzdem, dass die bleibenden alle zum Vorschein kommen. Und so hat mancher Mensch überzählige Zähne. Auch brechen bisweilen noch im hohen Alter, selbst bei 100-jährigen Greisen, neue Zähne hervor. Ja, von Herkules erzählt man, dass er 2 Reihen Zähne hintereinander stehen gehabt habe. Ludwig XIV. Kam schon mit den unteren Schneidezähnen auf die Welt und der Sohn des Prusias, König von Bithynien, soll nur einen großen Zahn statt aller übrigen im Munde gehabt haben. Dass die Krone überziehende Email, der Zahnschmelz, die Glasur, welches wie ein toter Körper ohne alle Ernährung ist und sich niemals wieder ersetzt, wenn es durch Beißen auf feste Körper oder durch schnellen Temperaturwechsel der Zähne abgesprengt wurde, bietet wegen seiner Härte den besten Schutz für das Innere des Zahnes und erlaubt auch wegen seiner Glätte kein Hängenbleiben von Speisen. Wir müssen deshalb dahin streben, diesen Schmelz nicht zu verlieren, Jedoch ist er zur Erhaltung des Zahnes durchaus nicht so nötig, als man immer glaubt. Denn es lassen sich die Zähne ohne allen Nachteil abfeilen. Und bei einigen wilden Volksstämmen an der Küste von Guinea ist es üblich, sich die Zähne zuzuspitzen oder wie bei den Eingeborenen von Sumatra den ganzen Emaillüberzug abzusprengen. Die übrige Substanz des Zahnes ist eine knochenähnliche und kann wie die anderen Knochen des Körpers sich entzünden, knochenfraßig werden und nach einem Bruche wieder heilen. Bisweilen unterliegt auch der Zahn diesen inneren Krankheiten. Allein in den allermeisten Fällen wird er von außen her, und zwar durch Tiere und Pilze, zerstört. Und diese Zerstörung, welche zugleich Zahnschmerz, schwarze hohle Zähne und übelriechenden Atem hervorruft, kann man sehr leicht verhüten oder doch aufhalten. Beim Zerkauen fester Nahrungsmittel bleiben nämlich stets Speiseteilchen davon in den Lücken zwischen den Zähnen oder zwischen den Zähnen und dem Zahnfleische oder ganz besonders in hohlen Zähnen stecken. Diese Speisereste, vorzugsweise die von Fleischspeisen, gehen nach und nach in Fäulnis über, und diese faulenden Massen sind es, welche dem Atem den üblen Geruch erteilen. Denn aus dem Magen kann dieser Geruch nicht kommen, höchstens beim Aufstoßen, weil die vom Munde zum Magen führende Speiseröhre stets geschlossen ist. Und aus der Lunge entwickelt sich nur dann erst beim Ausatmen übler Geruch, wenn diese schon bedeutend zerstört ist. Die faulenden Speisereste sind nun aber nicht bloß die Quelle des übelriechenden Atems, sondern sie geben auch einen sehr günstigen Boden, das Nest, für die Entwicklung kleiner, nur durch starke Vergrößerungsgläser zu erkennender Tierchen und Pflanzen ab, deren Keime zurzeit allerdings noch nicht entdeckt werden konnten. Viele Millionen dieser Organismen entstehen nun sehr bald zwischen den Zähnen und zerstören diese etwa ebenso, wie der Schwamm die Balken der Häuser und die Maden den Käse. Ihre Hauptnester haben sie aber in schon hohlen Zähnen, und von hier aus machen sie ihre Angriffe auf die noch gesunden, zunächst natürlich auf die benachbarten und die einander zugekehrten Zähne. Auch in unrein gehaltenen Zahnbürsten wimmelt es von solchen lebenden Inwohnern, und selbst falsche Zähne werden von diesen Tierchen nicht verschont. Man wird es nun wohl auch erklärlich finden, warum das Hohl- und Schwarzwerden der Zähne vorzugsweise von solchen Stellen ausgeht, wo unsere gewöhnlichen Reinigungsmittel nicht hingelangen, nämlich von den Seiten der Zähne und den einander zugekehrten Flächen der Kronen. Die Zahntierchen, welche auch den sogenannten Zahnweinstein bilden helfen, zeigen sich unter dem Mikroskope als kleine rundliche und längliche, durch eine schwache Einschnürung bohnenähnlich gestaltete Körperchen, welche sich in lebhafter, kreiselnder Bewegung im Mundschleime herumtreiben. Sie besitzen in ihrer Einschnürung eine lippenartige Erhabenheit, unter welcher sich wahrscheinlich die Mundöffnung befindet. Auch sind sie vielleicht mit einem Panzer versehen. Diese Tierchen hängen sich nach und nach mit ihren schmälern Enden aneinander an und stellen so endlich Fasern dar. Solche Fasern setzen sich nun hauptsächlich an denjenigen Stellen der Zähne fest, wo sie dem Abstreifen am wenigsten ausgesetzt sind, namentlich an den Rändern des Zahnfleisches, welches sie auch allmählich vom Zahne abdrängen. Je länger diese Tierchen ungestört sitzen bleiben, desto stärker vermehren sie sich und desto fester vereinigen sie sich untereinander. Sie dringen endlich zwischen die Fasern der Zahnsubstanzen ein, drängen dieselben auseinander und zersprengen sie, bis sie schließlich in die Zahnhöhle gelangen und nun den Zahnnerven bloßliegen. Dieser unbedeckte und deshalb empfindlichere Nerv wird jetzt leicht, besonders durch Kälte und Druck gereizt und verursacht den Zahnschmerz. Da nun aber die Nerven aller Zähne mit ihren Wurzeln im Gehirn beieinander liegen und hier ein Nerv dem anderen seine Reizung, seinen Schmerz mitteilen kann, das ist die Überstrahlung, Sympathie, der Reflex, so tritt gar nicht selten der Umstand ein, dass ein hohler und schmerzender Zahn scheinbar Schmerz auch in allen anderen und gesunden Zähnen hervorruft. Man hält dies gewöhnlich für Zahnreißen und will sich den hohlen Zahn durchaus nicht herausziehen lassen, obschon dadurch das vermeintliche Reißen sofort verschwindet. Wie lässt sich nun aber das hohle und Schwarzwerden der Zähne, der Zahnschmerz und der übel riechende Atem vermeiden? Das ist sehr leicht. Man braucht ja nur das Anhäufen von Speiseresten in der Mundhöhle zu verhindern. Oder, da dies nicht ganz zu vermeiden ist, wenigstens den Übergang derselben in Fäulnis zu hemmen. Und faulen sie schon doch, diese Fäulnis aufzuheben. Man muss feiner der Entwicklung der Zahntierchen und Zahnpilze in den faulenden Stoffen entgegentreten und die schon entwickelten Tierchen und Pflanzen töten. Welche Mittel und Wege hat man einzuschlagen, um dies alles zu erreichen? Zuvörderst sind so wenig als möglich Winkel in der Mundhöhle zu dulden, in denen sich Speiseteilchen verbergen können. Deshalb sind unbrauchbare, besonders hohle Zahnreste auszuziehen, Höhlungen noch brauchbarer Zähne aufzufüllen, zu plombieren, Lücken zwischen den Zähnen zu erweitern. Sodann müssen womöglich nach jedem Essen alle Lücken und Höhlen der Zähne durch Zahnstocher und Zahnbürste von Speiseresten, vorzüglich aber von solchen, die leicht faulen, also von tierischen Speisen, befreit werden. Der Fäulnis tritt man mit fäulniswidrigen Mitteln entgegen, und unter diesen sind Spiritussäuren und Kohle die wirksamsten. Den Tod der Zahntierchen befördern spirituöse und saure Flüssigkeiten, sowie Zigarettenasche, Gewürze, Myrrhe. Sonach besteht das ganze Geheimnis. Um einen Mund guter Zähne zu besitzen und nicht aus dem Munde zu riechen, darin, das Faulen von Speiseresten im Munde sowie die Entwicklung von Zahntierchen zu verhindern, und dies lässt sich durch gehöriges Reinigen der Zähne mit spirituösen, aromatischen Mitteln, mit einfachem Spiritus oder mit kölnischem Wasser, Myrrhentinktur, mit Kohle, Glanzruß oder Zigarrenasche, durch Ausspülen des Mundes mit Essig und anderen verdünnten Säuren sehr leicht erreichen. Jedenfalls müssen aber auch die Zähne öfter einer ordentlichen Untersuchung von Seiten eines Zahnarztes unterliegen. Musik. Der nächste Text, Der Deutsche in Amerika, Teil 2, ist bereits von jemand anders vorgelesen worden. Sie hören Der Deutsche in Amerika aus der Gartenlaube, Heft 1, gesprochen von Sebastian Göttl mit dem Benutzernamen Wortwolke für das deutschsprachige Wikisource-Projekt. Der Deutsche in Amerika. Es war ein schöner Sonntagsmorgen, als ich von dir und der Heimat Abschied nahm. Auf den Fluren lag die warme Frühlingssonne, die Vögel schmetterten ihre Lobgesänge gen Himmel und von den Türmen unserer kleinen Vaterstadt läuteten die Glocken und riefen die Frommen zur Kirche. Wir standen auf dem Berge und schauten hinab in das heimatliche Tal, an das sich meine schönsten und liebsten Erinnerungen knüpften. Ich werde den Augenblick nie vergessen. Du hattest den Arm um meinen Hals geschlungen. Wir sprachen nicht, wir sahen uns nur still in die Augen und drückten uns die Hände und dachten der Vergangenheit. Ja, die Heimat, die liebe Heimat. Dann zog ich mein Mützchen ab und betete. Nicht für mich, du weißt es, mein lieber Bruder, für die gute alte Mutter, flehte ich, die uns so herzlich liebte und die nun schon 2 Jahre im kühlen Grabe. Und als ob mich der Gedanke an die Frau wunderbar gestärkt hätte, so drückte ich lächelnd dann rasch den letzten Kuss auf deine Lippen. Und »Grüß mir die Mutter und das Tienchen und das Gretchen«, tönte es noch einmal. Und »Leb wohl, leb wohl«, dann schieden wir. Du gingst der alten, ich der neuen Heimat zu. Warum ich den Entschluss fasste, der euch und mir so viel Herzensleid bereitet hatte, ich brauchte es nicht zu wiederholen. Ich war kein Lump, den man nach Amerika schickt, um ihn loszuwerden. Einerlei, ob er drüben verkömmt oder ein ehrlicher Mann wird. Das Faulenzen war auch meine Sache nicht. Und ich habe es durch mein ganzes Leben hindurch bewiesen, dass ich arbeiten will und kann. Zur Not für 2 Mann. Dass in Amerika die Goldklumpen auf der Straße liegen, die man nur aufzuheben braucht, um sein Glück zu machen, habe ich nun gar nicht geglaubt. Wie ich denn überhaupt die Welt immer nur mit nüchternem Blicke beobachtet habe. Und doch musste ich gehen. Ich musste. Ich konnte es nicht länger aushalten in der Heimat. Es zog mir das Herz zusammen, bei all dem Jammer und Elend. Ich hätte manches Mal... Es war besser so. Ich ging. Seitdem sind nur 6 Jahre vergangen. Meine Hoffnung hat mich nicht betrogen. Durch meine Hände Arbeit habe ich mir ein bescheidenes Eigentum errungen, das just ausreicht, mein Leben auf eine bequeme Weise zu fristen. Ein Notpfennig für die alten Tage ist auch schon angelegt, zwar klein noch, aber mit der Zeit wird schon mehr dazukommen. Ich fühle mich glücklich, und wie die Sachen jetzt stehen, sehne ich mich nicht zurück nach der Heimat. Ich habe viel gesehen, viel erfahren, mich in allem versucht und kenne Amerika durch und durch. Ich liebe dieses Land und bin stolz darauf, ein Bürger der Freistaaten zu sein. Aber ich kenne auch dessen Schattenseiten und weiß, was gut und was schlecht daran ist. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Was ich erlebt und wie ich es angefangen habe, mir eine Existenz zu verschaffen, davon erzähle ich dir ein andermal. Heute nur zur Beantwortung der übrigen Fragen deines Briefes, des einzigen, den ich seit unserer Trennung empfange. Du kündigst mir neue Auswanderer aus unserem engeren Vaterlande an und fragst dabei nach unseren Landsleuten und wie sie hier leben, was sie treiben, nach ihrer Stellung der Eingeborenen gegenüber und alles mehr. Das sind viele Fragen auf einmal, die ich kaum in einem Briefe werde beantworten können. Meinst du die Stellung der Deutschen den übrigen nicht eingeborenen Amerikanern gegenüber, so kann ich dir mit Stolz berichten, dass sie bei weitem am meisten von allen eingewanderten Völkern gelten. Ich verstehe darunter den einzelnen Deutschen, nicht die Deutschen als Volk. In dem einzelnen Deutschen achtet man den geschickten Handwerker, den fleißigen, unverdrossenen Ackerbauer, überhaupt den genügsamen und dabei ehrlichen Arbeiter. Die neuere Zeit mit ihren Kämpfen hat uns aus Deutschland viel Intelligenz herübergesandt, die sich in den meisten Fällen rasch Bahn gebrochen und den Amerikanern den Glauben genommen hat, als bestände das deutsche Volk nur aus armen Bauern und Handwerkern, die zu Hause kein Brot haben. Die Deutschen als Volk bespöttelt, ja verachtet der Amerikaner noch. Und weil sie auch hier mit allen Ansprüchen auf Selbstständigkeit und Macht doch nur zerstreute Massen ohne innere Gestaltung und Zusammenhalt bilden, so gelten sie im Verhältnis zu dem, was sie durch Zahl und Bildung gelten könnten, eben doch am wenigsten. Ich wiederhole es, den einzelnen Deutschen achtet und liebt man. Der eingeborene Amerikaner fühlt recht wohl, dass der Deutsche durch Tüchtigkeit, Ehrlichkeit und wirkliche Kenntnisse bei weitem über ihm steht, wenn er auch äußerlich weniger Abgeschliffenheit besitzt. Es imponiert dem Amerikaner, dass der Deutsche, in den meisten Fällen ohne alle Mittel, mit Verschmähung aller in Amerika erlaubten trügerischen Mittel, doch bald zu einer gewissen Wohlhabenheit gelangt, die er stets gut und ohne Prellerei auszubeuten versteht. Und da der Amerikaner gar wohl weiß, wie schwer es in seinem Lande mit dem Mittellosen wird, ohne Schwindel und Betrug sich rasch ein Besitztum wohl zu erwerben, deshalb kann er auch dem Deutschen, der dieses Rätsel meist löst, seine Achtung nicht versagen. Und sei versichert, mein lieber Bruder, das Los eines Einwanderers ist anfangs nicht beneidenswert. Es hat mich oft gejammert, wenn neue Schiffe aus Deutschland eingelaufen waren und die armen Leute nun truppenweise auf den Hafenplätzen oder Straßen zusammenstanden. Man erkennt sie bald an den langen Röcken und kurzen Jacken, an den verlegenen, neugierigen Blicken, aber noch öfter an ihrem krankhaften Aussehen. Von ihrem Leiden, die sich unterwegs aufgestanden könne, man Bücher füllen. Im zweiten Jahre meines Hierseins kamen ca. 10.000 Deutsche in New York an. Davon mussten 400 sogleich ins Krankenhaus geschafft werden. Mehr als 100 waren unterwegs gestorben. Ein in Amerika erschienenes Buch erzählt, dass auf dem Schiffe Pontiac von 230 Auswanderern 40 schon unterwegs ins Meer versenkt wurden. Die übrigen traten ans Land, gleich Leichen, von Hunger, Schmutz und Schlägen entstellt. Von den 66 Deutschen dabei wurden 45 sogleich ins Krankenhaus geschafft. Einige starben, andere wurden wahnsinnig. Durch die strenge Polizei, mit der neuere Zeit sowohl in Deutschland wie hier die Auswandererschiffe überwacht werden, ist allerdings der Willkür der Schiffsagenten und der Kapitäns ein Ziel gesetzt worden. Trotzdem fallen bei der Überfahrt noch genug Nichtswürdigkeiten vor. Und mit der Ausschiffung hat leider die Not dieser armen Leute noch nicht ein Ende. Glaube um Gottes Willen nicht, dass ich die Zustände schwärzer schildere, als sie sind. Was ich dir erzähle, ist leider nur zu wahr und du wirst gut tun, deinen Freunden, die hierher kommen, das Nötigste davon als Warnung mitzuteilen, damit sie nicht wie viele andere durch ihre Unwissenheit und Leichtgläubigkeit ins Unglück rennen. Wenn sich der Ankommende an der Humanität der amerikanischen Zollbeamten erfreut, die gar auffallend gegen das barsche Benehmen der deutschen und englischen Douaniers absticht, so wird er gleich darauf völlig erschreckt durch die Masse lärmender und grüßender Landsleute, die bei der Ankunft vom Lande aus das Schiff überschwemmen. Das ist der Abschaum der Menschheit, der hier dem Auswanderer entgegentritt. Diese verhärteten Strolche, die zur Schande des deutschen Mannes nur in der Absicht kommen, die auszuschiffenden Landsleute auf die nichtswürdigste Weise zu hintergehen und ihnen das wenige, was sie mitgebracht haben, vollends abzunehmen, sind das Glück vieler Deutschen. Mit der freundlichsten Miene stürzen sie den einwandernden Landsleuten entgegen, begrüßen sie auf das Herzlichste, nennen sie beim Namen, den sie irgendwie erfahren und wissen durch gute Ratschläge, durch Gefälligkeiten aller Art, ja oft sogar durch augenblickliche kleine Geldopfer das Vertrauen der Ankommenden, die froh sind, einen so guten, gefälligen Menschen in der Fremde gefunden zu haben, so vollständig zu gewinnen, dass diese sich unbedingt mit dem guten Landsmann anvertrauen. Der neue Freund zeigt ihnen auch mit aller Gefälligkeit die Sehenswürdigkeiten der Stadt, verspricht für gute Weiterbeförderung der Effekten Sorge zu tragen und lockt die Arglosen unter Vorspiegelung billiger Wohnungen in einen entlegenen Stadtteil, wo in irgendeiner unbekannten Winkelkneipe das Geschäft geordnet und ein oder auch mehrere Gläser auf die glückliche Zukunft getrunken werden. Wenn dann der Einwanderer andern morgens nach seinen lieben Landsmann fragt, ist dieser verschwunden und mit ihm seine Brieftasche und oft auch seine Effekten. so von gewissenlosen Strauchdieben alles betrogen. In der großen Stadt ohne Hilfe und Freund, auf der Straße von den Gassenbuben mit dem Zuruf »Dutchman, Dutchman« verhöhnt, glaubt sich der Arme in einem Lande herzloser Schurken und denkt mit Tränen an die verlassene Heimat zurück. Man muss diesem Elend begegnet sein, um daran zu glauben. Während der raffinierteste Luxus in der Stadt so weit getrieben wird, dass zum Beispiel in dem Büro einer Zeitung, Sun, eine große, seidene, fächerartige, mit goldenen Buchstaben überdeckte Maschine angebracht ist, die dem Eintretenden in den heißen Monaten kühle Luft zufächert, ist es keine Seltenheit, dass von unseren ankommenden Landsleuten, die gesund vom Schiffe kommen, Einzelne vor Hunger und Mangel aller Art elendig umkommen. Und doch bin ich nicht zu Ende mit meinem Unkengeschrei. Wenn ich wahr sein will, muss ich notgedrungen noch manches düstere Gemälde vor deinem Blicke aufrollen. Denn nur dadurch, dass ich auch die Kehrseite unserer Zustände schildere, kann ich die törichten, sangunischen Hoffnungen, mit denen so viele hierher kommen, etwas dämpfen. Dass trotz alledem Amerika das einzige Land der Zukunft ist, in dem noch Millionen meiner Landsleute eine schöne, glückliche Existenz finden können, das hoffe ich dir später ebenfalls zu beweisen. Wenn ich dir meine Gefühle schildern sollte, die mich beseelten, als ich mit 200 Gefährten das Schiff verließ und zuerst das vielgerühmte Land der Freiheit betrat, ich vermöchte es nicht. Ich war unendlich glücklich und doch auch unendlich einsam. Vor uns das herrliche Panorama von New York, die reiche Vegetation einer über alle Beschreibung reizenden Landschaft, das ferne Brausen der Weltstadt, das rege Treiben im Hafen und über dem Ganzen der klare, tiefblaue Himmel. Wer hätte da nicht aufjauchzen sollen vor Lust und Freude? Alle Glieder reckten sich, als ob sie neu gestählt wären. Aber im nächsten Augenblicke auch schon wieder das Gefühl des Alleinstehens, des Verlassenseins. Ohne Freund, ohne Anhalt und Stütze in dem weiten Lande, eigentlich auch ohne bestimmten Zweck als den, sich eine Existenz zu schaffen, befällt den Einwandernden unwillkürlich die beunruhigendsten Zweifel über die nächste Zukunft. Dazu wirkt die Physiognomie der Stadt überraschend auf die Ankommenden ein. Man kann Paris, London und viele andere große Städte gesehen haben, man kann das Leben und Treiben aller großen Residenzen Deutschlands genau kennen. Hier ist alles fremd, alles neu, großartiger und imposanter als alles bisher Geschehene. Man fühlt sich gedrückt oder, um einen guten deutschen Ausdruck zu brauchen, verblüfft bei all diesen Wundern der Natur und des menschlichen Geistes. Und das erste Willkommen seitens Amerika ist wahrlich nicht geeignet, diesem Verblüfftsein ein Ende zu machen. Schwindler aller Art umkreisen die Ankommenden, in denen sie ein Opfer ihrer Habgier zu finden hoffen. Sogenannte Agenten deutscher Einwanderungs- oder Transportgesellschaften, Kommis von Dampfschiffkompanien, Verkäufer von Farms, ganz nach Belieben, vollständig oder zum Teil kultiviert, mit und ohne Inventar, stürzen auf den Einwanderer los mit ihren Offerten und suchen auf jede mögliche Weise, das Zweckmäßige ihrer Anerbietung zu beweisen. Warne deine Freunde bei Zeiten vor diesen Leuten. Selbst wenn sie gerichtlich vidimierte Dokumente vorlegen, Zeugnisse bekannter Firmen und andere Beweise für ihre Ehrlichkeit und Solidarität bringen. Es ist alles Schalanterie, Schwindel, alles Humbug, wie es der Amerikaner nennt. Aber ich wollte dir von unseren Landsleuten und ihrem Leben erzählen. Ich komme später schon zurück auf die Details der Schäden und Fallen, die den Einwandernden von allen Seiten bedrohen. Auch über das Schaffen und Treiben der Deutschen gebe ich dir vorläufig nur Allgemeines, wie ich es teils aus eigener Anschaffung, teils aus einem hier erschienenen trefflichen Buche eines Deutschen über deutsche Einwanderung kenne, um dann in die Einzelheiten ihrer geschäftlichen und geistigen Existenz überzugehen. Die große Masse der Einwanderer verteilt sich in die westlichen Staaten als Landbauer. Sie kaufen sich in der Nähe von Leuten aus ihrer Gegend ein Blockhaus und ein paar Acker, bereits urbar gemachtes Land von einem englischen Einwanderer, der immer nur darauf wartet, bis ein Abnehmer kommt, damit er weiter in den Wald könne. Wo mehrere Deutsche sich zu einer Ansiedlung zusammentun, da fangen sie von wilder Wurzel an. Solche deutschen Ansiedlungen gibt es unzählige. Wo erst ein paar sitzen, da ziehen in kurzer Zeit noch mehrere aus ihren Geburtsörtern in Deutschland und von den übrigen an sich, die durch das Land fahrten und vielleicht erst bei ihnen in den Dienst treten. Im Umsehen ist eine Ansiedlung entstanden, die sich meilenweit hinzieht. Ein Plan wird bei diesen Anlagen nur dann befolgt, wenn sie von einer Ansiedlungsgesellschaft geleitet werden. Gewöhnlich baut sich der Abkömmling sein Haus dahin, wo er ein gut Stück Land bekommen hat. Es ist anziehend, dem Leben und Treiben in diesen neuen Ansiedlungen zuzusehen. Während in der Mitte schon die Kirche feststeht und man sich über den Prediger und die Kirchenverfassung berät, schlägt man an den Enden noch die Bäume nieder und die Nachbarn eilen herbei, unter Lust und Fröhlichkeit die Blockhütte zusammenzusetzen. Und merkwürdig ist es dann, wie bald den Deutschen, der vorher noch so hingebend und unsicher war, ein Gefühl der Selbstständigkeit und eigenen Würde überkommt, sobald er ein Stück vom Erdboden sein eigen nennt. Dann tritt er fest auf, da gibt er seine Meinung in bestimmter körniger Weise. Und dies erst frische Gefühl, dass auch er ein ganzer Mann ist, verführt ihn häufig zu argen Hartnäckigkeiten. Und daher kommt es, dass selten der kleine Krieg zwischen den neuen Hütten ruht. Von außen nehmen sie sich in den ersten Jahren nicht gefällig aus. Die graue Einförmigkeit der Blockhäuser, die rohen Einfriedungen der Felder, diese grässliche Augenqual, die angebrannten dürren Bäume, der Anstrich von Verwilderung, den das ganze... Die graue Einförmigkeit der Blockhäuser, die rohen Einfriedungen der Felder, diese grässliche Augenqual, die angebrannten dürren Bäume, der Anstrich von Verwilderung, den das ganze umgebaute Land noch hat, die wenigen Menschen, die zwischen den nicht nahe gerückten Wohnungen sich sehen lassen, das alles gibt einer solchen Ansiedlung mitten im wogenden grünen Walde das Ansehen der Öde und Verbannung. Auch ist der Anfang mühselig. Die härteste Arbeit, Siechtum und Elend drückt den Ansiedler und seine Frau da nieder und vom englischen Nachbarn haben sie vielleicht etwas Hilfe, niemand aber freundlichen Zuspruch. Aber sobald die Kinder zu laufen anfangen, geht es besser. Am Ende des dritten Jahres ist man sorgenlos, nach 6 Jahren bereits in gutem Zustande und nach 10 Jahren wohlhabend. Und in der Zeit haben sich die Männer durch Umgang mit älteren Ansiedlern, durch Zeitungslesen, durch Teilnahme an öffentlichen Vorlesungen zu selbstständigen Bürgern Amerikas herangebildet und ihre Frauen das Wesen der wohlhabenderen deutschen Bürgerfrauen angenommen. Wo die Deutschen zerstreut wohnen, nehmen sie äußerlich wohl englisch-amerikanischen Sitten an, bleiben sonst aber deutsch. Wo ihrer mehrerer zusammenwohnen, wie es gewöhnlich ist, da halten sie fest daran, sich in deutscher Weise fortzubilden. Die Bildungsmittel als Bücher, Schullehrer, Vorträge gehen ihnen aber sehr ab. Um Politik bekümmern sich die deutschen Bauern viel zu wenig. Manche sind ganz teilnahmslos darin und überlassen es dem Yankee, ihr Beamter zu werden. Diejenigen unter den Einwanderern, welchen in den Städten ohne Geld und Kenntnisse sitzen bleiben, fangen ärmlich an. Sie finden zwar bald Verdienst und haben reichlich zu leben, bequemen sich aber auch zu den schmutzigsten Arbeiten und kaufen die schlechtesten Lebensmittel. Auch die Dienstboten bestehen aus Irländern oder Deutschen. Letztere werden natürlich bei weitem vorgezogen. Diese Leute, welche ein gutes Drittel der deutschen Bevölkerung ausmachen, sind es, von denen englische Amerikaner am liebsten ihre Missachtung gegen die Deutschen hernehmen. Denn die Englischen sind in der Regel nach entweder Loafer oder sie betreiben ein größeres Geschäft. Zu den kleinen schmutzigen Arbeiten können sie sich nur schwer verstehen. Für Kirchen und Stadtangelegenheiten lassen diese ärmeren Deutschen sich dann und wann in Bewegung setzen. Es gibt eine Menge Wirtshaushelden unter ihnen, jedoch sehr selten einen bloßen Herumstreicher. Manche, welche in Deutschland mäßig waren, verfallen hier in die Gewohnheit des Trinkens. Wegen der Giftstoffe aber, die den gebrannten Wässern und eingebrachten Weinen beigemischt sind, sowie des Wechsels und scharfen Eindrucks des Klimas wegen, entsittlicht das Trinken in Amerika viel mehr als in Deutschland und bringt manchen in ein frühes Grab. Einige der ärmeren Deutschen verheiraten sich mit englisch redenden Mädchen. Es soll aber der Regel nach nicht gut tun, weil der Deutsche zu viel Tätigkeit von der Frau und sie von ihm zu viel Freiheit und Vergnügen verlangt. Die Amerikanerin heiratet aber gern den Deutschen, weil er brav und warmherzig ist und ihr den Kindern ein sicheres Fortkommen bereitet. Selten ist es, dass unsere Landsleute auf dieser niedrigen Stufe, über welche der gewöhnliche Irländer nicht hinwegkommt, mehr als ein paar Jahre bleiben. Sie erwerben sich bald etwas Geld und gehen dann entweder mit Ansiedlungsgeschäften, die sich fortwährend in den Städten bilden, nach dem Westen oder fangen ein größeres Geschäft an. Letzteres wird ihnen nicht schwer gemacht, da in Gewerben unbeschränkte Freiheit herrscht und der Amerikaner in Geschäften großes Zutrauen schenkt und nimmt. Nächst dem Landsmann geht es nun diesen Städtern am besten. Höhere Anregungen fühlen sich nicht besonders in sich und ihre Geschäfte gehen gut ohne viel Sorge und Arbeit. Die Jüngeren unter den Deutschen fangen indessen schon an, verwegener in ihren Unternehmungen zu sein und tummeln sich in allen Arten von Geschäften umher. Freudig zu sehen ist es insbesondere, wie männlich und anständig sich hier die jungen Handwerker entwickeln, welche in Deutschland oft so erniedrigend behandelt werden. So klug und ehrenwert aber auch diese mittlere Bürgerstadt, wie man in Deutschland sagt, in Amerika ist, so schwer ist es für eine allgemeine Sache zu begeistern. Erst allmählich fangen sie an, um die Politik sich gleich den übrigen Amerikanern zu kümmern. Weil sie aber in ihren Häusern deutsches Familienleben und deutsche Geselligkeit rein und gemütlich erhalten und mit dem Yankee nur in Geschäften zu tun haben wollen, so geben sie dem Deutschgesinnten die sicherste Hoffnung. Sie hörten Der Deutsche in Amerika, Gartenlaube, Heft 1, gesprochen von Sebastian Göttel mit dem Benutzernamen Wortwolke für das deutschsprachige Wikisource-Projekt. Weitere Blätter und Blüten. Auch ein Diebsfänger. Konstantinopel besitzt einen geheimen Polizeimann, der sich an Schlauheit und Kühnheit mit den berühmtesten seiner deutschen und französischen Kunstgenossen sehr wohl messen kann. Er heißt Dindar Aga und war, gleich manchem anderen gefürchteten Diebsjäger, in früherer Zeit selbst ein Übeltäter. Während er aber Strafe für seine kühnen Griffe im türkischen Arsenal auf Zypern erlitt, erkannte er plötzlich das Unrecht, das er bis dahin sich hatte zu Schulden kommen lassen. Wie er gleichzeitig einsah, der mahomedanische Glaube habe für ihn Vorzüge vor dem christlichen, in welchem ihn seine christlichen Eltern hatten erziehen lassen. Er bekehrte sich deshalb zu den Lehren Mahomets und ward unter der Bedingung aus dem Gefängnisse entlassen, dass er seine vielfachen Erfahrungen zugunsten des Rechts und der Gerechtigkeit verwende. Hier unter Tausenden ein Beispiel, wie er dabei zu Werke ging. Vor mehreren Jahren wurden der Gemahlin des österreichischen Gesandten Diamanten von großem Werte durch einige ganz besonders schlaue und freche Diebe gestohlen. Für die Wiedererlangung des Schmuckes setzte man eine bedeutende Belohnung aus. Und unser Herr Dindar erhielt Auftrag, die Diebe zu ermitteln. In den nächsten 8 Tagen schon hatte der Polizeimann, dem die Natur eine ungemein feine Nase gegeben, eine Spur von den Tätern ermittelt. Es waren mehrere, und da sie die Juwelen nicht wohl in Konstantinopel zum Verkaufe ausbieten konnten, hatten sie sich vorgenommen, dieselbe nach Teheran in Persien zu bringen, wo sie den Schmuck bald und zu hohem Preise zu verwerten hofften. Dindar erfuhr, welchen Weg die Diebe auf dieser Reise nehmen wollten, und als dieselben in Kars angekommen waren, erschien ein Handelsmann aus Kurdistan in hoher Mütze von schwarzem Schaffell und langem Kaftan in dem Karawanserei, in welchem sie ausruheten, und wusste im Gespräche, ihnen pfiffig das Geständnis abzulocken, dass sie Diamanten zu verkaufen hätten. Der angebliche Handelsmann, der kein anderer war als unser Freund Dindar, bot für die Edelsteine eine hübsche Summe, um den Verkäufern die beschwerliche, weitere Reise nach der Hauptstadt des Schahs zu ersparen. Nach langem Feilschen willigten die Diebe ein, die Diamanten für 90.000 Piaster, etwa 6.000 Taler, zu verkaufen. Unter scheinbarem Zögern brachte der Handelsmann einen schweren Lederbeutel hervor und zählte daraus die Summe auf. Das Geld aber war von Falschmünzern in England oder Russland fabriziert und vor einiger Zeit in Konstantinopel weggenommen worden. Der schlaue Dindar hatte sich mit einem großen Vorrate solchen falschen Geldes versehen und war so nach imstande, die Diamanten sehr billig zu kaufen. Die Diebe verließen Kars seelenvergnügt und traten ihre Rückreise an. An dem Orte aber, wo sie das erste Mal Halt machten, kam einigen der Schlauesten plötzlich jener Handelsmann verdächtig vor, der ihnen die Reise nach Teheran erspart hatte. Sie besahen das Geld genauer, mit dem er sie bezahlt hatte, und überzeugten sich, dass es Falsches sei. Augenblicklich jagten sie nach Kars zurück, und sie trafen richtig den betrügerischen Kaufmann in dem Karawanserei noch an, wo er ruhig seine Pfeife rauchte. Sie fielen wütend über ihn her, nahmen ihm die Diamanten wieder ab, prügelten ihn entsetzlich mit Zäumen, Gurten und Pfeifenrohren, unter vollständiger Billigung der Umstehenden, denen sie erzählten, wie sie betrogen worden, gaben aber weder das erhaltene Geld zurück, noch machten sie Anzeige bei dem Richter. Sie hatten ihre triftigen Gründe dazu. Dann zogen sie weiter nach Teheran. Der geprügelte Dindar musste einen neuen Plan erfinden, wie er zu den Diamanten gelange. Er bestieg sein Pferd, trotz den schmerzenden Gliedern und ritt so schnell als möglich. Nach 2 Tagen konnte sein Pferd nicht weiter, er kaufte ein anderes von einem Bauer und jagte so unermüdlich weiter, dass er vor den Dieben noch auf den weiten Ebenen Persiens ankam. Er wusste recht wohl, was er zu tun hatte. Er begab sich zu den ersten schwarzen Zelten von Turkomannen, die er antraf, und dem Führer dieser Schar, der Sultan Murad hieß, erzählte er unter Jammern und Wehklagen, wie schlimm es ihm ergangen. Er habe außerordentlich schöne Edelsteine in Kars an einige Handelsleute verkauft, aber die Diebe und ungläubigen Hunde hätten ihm mit Gewalt das Geld wieder abgenommen, das sie bei ihm bezahlt, und als er sie bei dem Kadi, Richter, in Kars verklagt, hätte dieser von den Dieben sich bestechen lassen, so dass er ihm nicht bloß nicht zu seinem Gelde verholfen, sondern mit Schlägen ihn hinweggetrieben. Da wäre dann dem trostlosen und gemisshandelten gläubigen Dinda nichts übrig geblieben, als in den Staub des Turkomannenlager sich niederzuwerfen, den Speer des Häuptlings zu erfassen, den Saum von dessen Gewand zu küssen und den tapferen und siegreichen Sultan Murad, vor dem die Welt zittere, anzuflehen, dass er sich an die Spitze seiner unbesieglichen Krieger stelle und die Räuber auf dem Wege nach Teheran überfalle. Dinda setzte hinzu, das Geld, das ihm die Räuber abgenommen, belaufe sich auf 90.000 Piaster, und wenn er nur die Juwelen zurückerhalte, wolle er gern das Geld seinem mutigen Helfer überlassen, den er schließlich bei dem Barte seines Vaters und dem Salze der Gastfreundschaft beschwur, ihn zu schützen und zu rächen. Der Turkomannenhäuptling fühlte ein menschlich Rühren, und die Piaster verfehlten ihre Wirkung nicht. Er verstand sich dazu, Dindas Feinde zu züchtigen und ihm die Edelsteine wieder zu verschaffen. Darum riss er sofort den Speer heraus, der vor seinem Zelte in den Boden gestoßen war, schwang sich auf sein Pferd, das ihn schon zu manchem Kampf getragen hatte, und rief seine jungen Männer zu sich. Als die Diamantendiebe aus dem letzten Gebirgspasse in die Ebene herauskamen, sahen sie zu ihrem Entsetzen sich von einer Schar turkomannischer Reiter überfallen. Mehr als die Hälfte von ihnen fiel unter den krummen Säbeln und unter den Lanzen der Krieger Sultan Murads, und die Überlebenden wurden, nachdem sie vollständig ausgeplündert, als Sklaven unter der wilden Horde behalten. Gegen Dinda hielt der Häuptling getreulich, was er versprochen. Die Diamanten wurden ihm zurückgegeben. Sofort machte unser Freund sich auf den Weg nach Konstantinopel. Dort überreichte er die Juwelen der Bestohlenen und empfing die verheißene Belohnung. Der Häuptling der Turkomannen begnügte sich mit den 90.000 falschen Piastern. Poesie und Wirklichkeit, die von den Romanschreibern, namentlich von Cooper, herrührenden und weit verbreiteten Schilderungen und Nachrichten über die Indianer werden in den soeben erschienenen Briefen eines Deutschen aus den Vereinigten Staaten als abgeschmackte, aller Wahrscheinlichkeit entbehrende Fantasiebilder hingestellt. Ein Berichterstatter über den zwischen Gouverneur Ramsay und den Dakotas im vorigen Jahre in Minnesota bei Traverse des Sioux abgeschlossenen Friedensvertrag äußert sich in dem Jahrbuche für Minnesota, Seite 31, folgendermaßen über diesen Gegenstand. Aus den übertriebenen indianischen Fiktionen in einen elenden, wirklichen Wigwam, Indianerzelt, zu geraten, ist der tiefste Fall seit dem von Adam. Wenn es wirklich nur ein Schritt ist von dem Erhabenen zu dem Lächerlichen, so ist es ein senkrechter und langer Schritt. Es gibt kein sichereres und untrüglicheres Mittel, dem lesenden Publikum jetzt und für immer die Ideen von indianischer Romantik zu vertreiben, als einem mit den Indianern gepflogenen Friedensvertrage beizuwohnen. Der Schreiber des Vorstehenden lebte vom 30. Juni bis 6. August, umgeben von vielen Hunderten von Indianern, welche mit Weib und Kind, Hab und Gut nach Traverse des Sioux gekommen waren, und hatte daher hinlänglich Gelegenheit, deren liebenswürdiges und chevaleresques Benehmen kennenzulernen. Wie unbeschreiblich romantisch würde es dir vorkommen, in einem engen, bis auf den Erdboden reichenden, mit erstickendem Rauche gefüllten Zelte mit noch 10 oder 12 Personen zu wohnen, welche ihre Kleider niemals waschen, ihre Lagerfelle oder Decken kaum jemals ausschütteln, wie das Vieh in den Ställen ungeniert umherliegen, von Ungeziefer strotzend, dieses mit naiver Ungezwungenheit sich gegenseitig absuchen und gleich Affen mit den Zähnen zerbeißen, weil es sie ja auch gebissen habe. Wie würde dir ein Gericht Hundefleisch, Moschusratte, am Flusse tot aufgelesener Fische oder in den Schalen gekochter Schildkröten munden, nachdem die sittige Wirtin den dir bestimmten hölzernen Essnapf aus ganz besonderer Rücksicht für das Reinlichkeitsgefühl eines Weißen mit einer Handvoll Gras von ihrem Lager und dann noch mit einem Zipfel ihres Röckchens ausgewischt hatte, welches seit einem halben Jahre weder bei Tag noch bei Nacht von ihrem zarten Leibe gekommen war. Der vielgerühmte Stoizismus der Indianer und ihre gepriesene Beharrlichkeit und Ausdauer in Ausübung der Vergeltung für empfangene Beleidigungen sind ebenso lächerliche Übertreibungen wie die übrigen schon erwähnten romantischen Charakterschilderungen derselben. Denn sie lassen sich nicht allein durch ihre Habsucht verleiten, nach erhaltenen Geschenken oder geforderten Gaben verschiedener Art, der Blutrache für gemordete Verwandte zu entsagen, sondern ertragen auch geduldig Prügel oder laufen feig davon, wenn ein herzhafter Weißer sie mit dem Stocke für Frevel oder Unarten züchtigt. Ich lernte verschiedene unternehmende Hinterwäldler im Indianergebiete kennen, welche schon seit 15 bis 20 Jahren sich mitten unter den Rothäuten angesiedelt, recht ansehnliche Farmen eingerichtet und sich bei jenen durch Mut und Entschlossenheit so hohe Achtung verschafft hatten, dass sie von denselben niemals ernstlich belästigt wurden. Zu meiner größten Verwunderung, ich war nämlich auch noch der Meinung, dass ein Schlag bei den Indianern, wie bei den alten Deutschen, nur durch den Tod des Beleidigers gesühnt werden könne, hörte ich von allen ersten Ansiedlern, dass sie ihre braunen Nachbarn stets am sichersten durch Anwendung des Stockes in gehöriger Entfernung gehalten hatten und dass jene, wenn sie namentlich durch Branntwein aufgeregt und teils untereinander, teils mit den Weißen in Streit geraten wären, immer durch eine gehörige Tracht Prügel in die Schranken der Konvenienz zurückgebracht worden wären. Die weißen Vorläufer der Zivilisation lachten über die Maßen, über meine schwachen Überbleibsel von Achtung vor indianischer Ritterlichkeit. Denn langer Umgang mit den Eingeborenen lässt sie dieselben für nicht viel besser als übermütige Affen betrachten. Zum Schlusse dieses unwillkürlich lang gewordenen Indianerbriefes will ich dir noch ein Pröbchen von indianischer Ehrlichkeit und Treue gegen die nächsten Stammverwandten mitteilen, welches ich wörtlich aus der Juni-Nummer des Dakota-Freundes von 1852 übersetze. Der Artikel ist überschrieben »Pferdediebe«. Durch soeben von den Prärien eingelaufene Nachrichten erfahren wir, dass 6 Dakota-Krieger von den Prärien sich nach dem Missouri aufmachten, um Pferde zu stehlen. Sie waren glücklich in ihrer Unternehmung und teilten auf dem Rückwege die Beute unter sich, wobei sich jedoch einer von der Gesellschaft für übervorteilt hielt. Als in der nächsten Nacht die übrigen 5 schliefen, bemächtigte er sich ihrer Gewehre und erschoss sie sämtlich oder glaubte vielmehr, dies getan zu haben und ritt mit dem Pferden davon, in der Absicht, sie für sich zu behalten und in das Lager der Seinigen zurückgekehrt vorzugeben, dass seine 5 Gefährten von Feinden erschlagen worden wären. Allein zu seinem nicht geringen Erstaunen holte ihn einer der Totgeglaubten, welche durch den erhaltenen Schuss nur betäubt worden, bald wieder zur Besinnung gekommen war und seine Spur verfolgt hatte, an seinem nächsten Ruheplatze ein, schlug die gleichmäßige Teilung der gestohlenen Pferde unter beiden vor und versprach dafür, die Lüge des Mörders nach der Heimkehr durch sein Zeugnis zu unterstützen. Der Antrag wurde angenommen, und beide setzten den nächsten Tag über ihre Reise gemeinschaftlich fort. Allein schon in der folgenden Nacht erhielt der schon Verwundete einen zweiten, besser berechneten Schuss, worauf der Missetäter wieder aufbrach und endlich bei den Seinigen angelangt erzählte, dass der Besitzer der gestohlenen Pferde ihn und seine Gefährten auf dem Rückwege überfallen und alle die Letzteren getötet hätten. Bald jedoch erschien der zum zweiten Male Gemordete im Lager von Donnergesicht, eines benachbarten Häuptlings, und verklagte den Raubmörder, welcher sich sogleich, als er dies erfuhr, flüchtete, allein auch bald von den Angehörigen der Gemordeten verfolgt wurde. Beim Abgang der Nachricht von dieser Gräueltat wusste man noch nichts von seinem Tode, doch wird er demselben wohl schwerlich entgehen.